sind mit sich allein und leben jeden Tag hinein. Traurigkeit gehört dazu von Zeit zu Zeit, ebenso wie Freude und Leid man oft miteinander Menschen teilt und so seine Seele heilt. Wir sind